alles wird teuer, alles reglementiert. Alle Welt ist willkommen, alle Mann ja der Wert. Alle Frauen mit Krawatten, alle Männer sind schwul. Patrioten sind böse, Kommunisten sind cool. Alle Männer sind scheiße, sind sie alt oder weiß? Sind sie in der Falle, alle wissen Bescheid. Kerosin und bezahlbar ist der Urlaub dahin. Millionäre auf Ball und Minoritäten im Sinn. Alles im Magen, alle knien sie vor George. Drogendealer, die Helden, macht das Messer den Mord. Alle Zäune zerschossen, die Rakete holt ab. Lampedusa, Medusa, wird den Nebel der Nacht. Transatlantisches Bündnis küsst den Amis den Arsch. Überall ist ein Soros, überall ist ein Markt. Jetzt wird alles gegendert, maskulin ist besiegt. Neue 20er Jahre, Identitätspolitik. Tödliche Blumen gefüllt. Alle meine Kleider, linksgrün versifft ist alles, was ich seh. Der Widerstand wird leise, sag ich nur dagegen wählen. Gute Sklaventreiber machen das Leben schon wieder schön, kein Problem. Doch, das ist ein Trugschluss, mein Freund. Und dumm, als würde man sich an einem Bußgeld erfreuen. Oder es generell zahlen, so wie GEZ. An alle, die das nicht verstehen, bitte geht ins Bett. Zieht die Maske auf, ein Teststäbchen tief in den Rachen. Nie gelernt, selber zu denken, primitiv unter Affen. Immun, sie zu raffen, verkaufte Demokratie. Schwarz, Rot, Gelb und auch Blau sind ein Team. Denn sie ziehen Flächen fehlen mit genau demselben Ziel. Alle Menschen zu enteignen und das auch für die Familie. Schuldkult, Klimaangst, fake Pandemie. Also steht auf im Kampf gegen diese Hierarchie. Tödliche Blumen gefüllt. Schuld ist satanischer Dreck. Tödliche Blumen gefüllt.